Orlando total. Carlos Esmeralda Ralapeño. Ein Mädchen aus Rumänien. Sie will, an Carlos an. Doch so sagt sie, wird nur eine Spanierin. Und das kümmert sich den Carlos an. Das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht.